Hören Sie jetzt den Flurfunk im Schneckenradio. So, nächste Folge des Flurfunks mit einer neuen Titelmelodie. Und ich bin gerade auf dem Weg ins Schneckenradio-Studio, um mal zu testen, wie dort der Sound ist. Das heißt, ich brauche erstmal Schlüssel und in der Zwischenzeit spiele ich mal den ersten Jingle. Hören Sie jetzt die Musikbox im Schneckenradio. Also der Jingle für eine kleine Musiksendung, die mit Rolf zustande kommen wird. Ich hoffe. Also vielleicht in der nächsten Woche dazu mehr. In der Zwischenzeit bin ich hier im Studio angekommen. Wenn ich jetzt den richtigen Schlüssel rausfinde. Komm ich auch rein. Und hier ist es gleich viel dumpfer. Das heißt, hier ist schon Studioatmosphäre. Ja, halt nicht so viel. Jetzt muss ich nur noch diese Tür aufmachen und währenddessen spiele ich den nächsten. Hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Das war für, neben dem Flurfunk für irgendwelche Unterhaltungen, die man zu zweit führt oder mit mehreren Leuten. Jetzt bin ich also im Studio und hier ist also alles, wie nennt man das, gedämmt. Das heißt, die Stimme kommt hoffentlich klarer zum Ausdruck. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie man das mit dem Hall irgendwie macht, bei guten Tonaufnahmen. Legt man angeblich einen Hall darunter. In der nächsten Woche oder vielleicht am Wochenende schon gibt es mehr. Bis dahin. Tschüss. Dies war eine Produktion von schneckenradio.de.